Studenten auf Atom kämpfen, Fleck, als sie die Nebelwand durchschreiten, bricht es herein. Und gäb es eine Hölle, könnte sie nicht schlimmer sein. Leib auf die Gewöhnlichtung, Tod und Verderben, ein rasendes Brodeln, ein Schreien und Sterben. Dann kehrt die Stille ein, das junge Regiment liegt vor der Stadt, deren Name sich in die Geschichte brennt. Denn aus den Trümmern empordringt ein Klang, eine Stimme, ein deutscher Gesang. Dass es lange mag und es geschieht, auf ihren Lippen das heilige Lied. Dass es lange mag, ihr Sturmgesang. Sie stehen auf und stürmen voran. Dass es lange mag, wohin man sieht, Deutschland über alles, das heilige Lied. Aus den Äckern, aus den Gräben steigt das Lied durch den Frostgeruch hinein, bis in das letzte Glied. Aus tausend Kehlen verletzte Summen mit Schulter an Schulter, und sie gehen Schritt für Schritt über die Schanzen aus Bombentrichtern mit brennenden Augen und feurigen Gesichtern. In nächster Regen, in den Granateinschlag durch die Sterbelandschaft an diesem Oktobertag. Und aus den Trümmern emporkriegt ein Klang, es erheben sich die Stimmen zum deutschen Gesang. Das ist lange mag und es geschieht, auf ihren Lippen das heilige Lied. Das ist lange mag, ihr Sturmgesang. Sie stehen auf und stürmen voran. Das ist lange mag, wohin man sieht, Deutschland über alles, das heilige Lied. Entschlossen, so sterben sie auf blassen Lippen, die Melodie, die irgendjemand ein letztes Mal summt, bis sie im Feuerhagel dann verstummt. Und die Zeit steht still.